Erster damals gab es vier Könige, Amraphel, Arioch, Kedorlaomer und Tidial. Zweiter, diese vier Könige führten Krieg gegen fünf andere Könige. Das waren die Könige von Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Bela. Dritter, die fünf Könige trafen sich im Tal Siddim. Heute ist dort das Salzmeer. Vierter, sie hatten 12 Jahre lang dem König Kedorlaomer gedient. Aber im 13. Jahr wollten sie nicht mehr gehorchen. Fünfter, im 14. Jahr kam Kedorlaomer mit seinen Freunden. Sie besiegten viele Völker wie die Rephaiter und die Susiter. Sechster, sie besiegten auch die Horiter in den Bergen von Saya bis zur Wüste. Siebter, dann kamen sie nach En-Mispat. Sie besiegten das Land der Amalekiter und der Amoriter. Achter, da zogen die Könige von Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Bela in den Kampf. Neunter, es kämpften vier Könige gegen fünf Könige. Kedorlaomer war der Anführer der vier Könige. Zehnter, im Tal Siddim gab es viele Löcher mit Teer. Die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen hinein. Elfter, die Sieger nahmen alles Essen und alle Schätze aus Sodom und Gomorra mit. Zwölfter, sie nahmen auch Lot mit. Lot war der Sohn von Abrams Bruder und wohnte in Sodom. Dreizehnter, ein Mann konnte fliehen. Er erzählte Abram, dem Hebräer, alles. Abram wohnte bei den Bäumen von Mamre. 14. Abram hörte, dass sein Verwandter gefangen war. Er nahm 318 starke Männer aus seinem Haus mit. 15. In der Nacht teilte Abram seine Männer auf. Er griff die Feinde an und verfolgte sie bis nach Hoba. 16. Er brachte alle Schätze zurück. Auch seinen Verwandten Lot und dessen Besitz brachte er zurück. 17. Abram kam nach dem Sieg nach Hause. Der König von Sodom ging ihm entgegen. 18. Melchisedek war der König von Salem und ein Priester Gottes. Er brachte Brot und Wein. 19. Er segnete Abram und sagte, Gott soll Abram segnen. Gott hat den Himmel und die Erde gemacht. 20. Lob den höchsten Gott. Er hat dir geholfen. Abram gab ihm den zehnten Teil von allem. 21. Der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir nur die Menschen. Die Schätze darfst du behalten. 22. Aber Abram sagte zum König von Sodom, ich habe Gott ein Versprechen gegeben. 23. Ich nehme nichts von dir an. Du sollst nicht sagen, ich habe Abram reich gemacht. 24. Ich will nur das Essen für meine Männer. Und meine Freunde Ana, Eskol und Mamre sollen ihren Teil bekommen.